the most beautiful. Jesus, we love you. We love you. We love you. Ore masanga de Jesus rababa, shekele bufasete te abba, surabare antare, surare amate, boho boshete. Jesus. Thank you, Jesus. Let's just have the instruments play for a moment while you fix your gaze on him. Lasst einfach die Instrumente eine Weile spielen, während ihr euren Blick auf ihn konzentriert. Worship you. Jesus, wir beten dich an. You are worthy. Du bist würdig. We honor you and we give you glory. Wir ehren dich und wir geben dir in die Ehre. In the mighty and the holy name of Jesus. In dem mächtigen heiligen Namen Jesus. Amen. Amen. Well, you can hug someone as you go back to your seat. Ihr könnt jemanden umarmen, während ihr zu eurem Platz zurückgeht. Isn't he lovely? Ist er nicht wunderbar? He is so, so good. Er ist so, so gut. And it's so beautiful to worship him with you together. Und es ist so wunderbar, zusammen mit euch ihn anzubeten. Father, we give you thanks for today. Vater, wir danken dir für heute. We said thank you for all that you did. Wir danken dir für alles, was du getan hast. And thank you for all you're going to do. Und alles, was du tun wirst. For you are most faithful. Weil du bist treu. You are trustworthy. Und würdig, dass wir dir vertrauen. And you are God. Und du bist Gott. We enthrone you. Und wir heben dich auf den Thron. We thank you for your Holy Spirit. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. We give you all the glory and the worship, Lord. Wir geben dir alle Ehre und alle Anbetung. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen. Well, have you got your Bibles with you? Habt ihr eure Bibeln? You can turn to Psalm 37. Psalm 37. It's a beautiful psalm. Es ist ein wunderbarer Psalm. Do you read your Bibles? Lest ihr eure Bibel? You know, every morning, every evening, God wants to nourish you with the Word of God. Jeden Morgen, jeden Abend möchte Gott euch ernähren mit dem Wort Gottes. Christians read their Bibles. Christen lesen ihre Bibeln. Because it guides us and leads us. It's the voice of God speaking to us. Denn es führt und leitet uns. Es ist die Stimme Gottes, die zu uns spricht. And I know your pastors have a high value for the Word of God. Und ich weiß, dass eure Pastoren einen hohen Wert haben für das Wort Gottes. It's not just information. Das ist nicht einfach nur Information. It's alive. Sondern es lebt. Es ist lebendig. And wants to nourish you and help you. Und möchte dich ernähren und dir helfen. We're going to read here in verse 4. Wir werden lesen in Vers 4. Oh, excuse me, verse 3. Vers 3. Trust in the Lord and do good. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Wohne im Land und übe Treue. Delight yourself also in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Commit your way to the Lord, trust also in him and he shall bring it to pass. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Oh, hooray! Right? That should make you worship. Bringt es euch nicht zur Anbetung? That's true. Das ist wahr. Wow. Who believes that? Wer glaubt das? Wow. Sometimes I think we become so familiar with the Word of God that we forget that how amazing that is. Manchmal sind wir so vertraut mit dem Wort Gottes, dass wir vergessen, wie erstaunlich es ist. God who cannot lie has promised us this. Der Gott, der nicht lügen kann, hat uns dies verheißen. Wow. Wow. Never lose your wonder. Ich verliere nie dieses Erstaunen. God wants to keep you in a place of childlike faith. Und Gott möchte euch bewahren an einem Ort von einem kindlichen Glauben. Catherine Kuhlman used to sing, "Only believe." Catherine Kuhlman hat immer gesungen, oh, wir glauben. Only believe. Glaube nur. All things are possible. Only believe. Alles ist möglich, glaube nur. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Your English is very good. Euer Englisch ist sehr gut. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und übe Treue. Feed on his faithfulness. Im Englischen ist es noch stärker, da heißt es, ernähre dich von seiner Treue. That means that we're supposed to think about his faithfulness. Das heißt, wir sollen immer wieder über seine Treue nachdenken. We're supposed to remember his goodness. Wir sollen uns daran erinnern an seine Güte. Think about, talk about the faithfulness of God. Darüber nachdenken, darüber sprechen über die Treue Gottes. Remember his wonders. Erinnere dich an seine Wunder. Remember the great things that he's done. An die großartigen Dinge, die er getan hat. We're told not to remember the former things, the things of the past, the things that have our sin and our shame. Uns wird gesagt im Wort, wir sollen nicht an die früheren Dinge denken, die Dinge der Vergangenheit, unsere Sünde, unsere Scham. But he does want us to remember the great things that he has done. Aber er möchte, dass wir uns erinnern an die großen Dinge, die er getan hat. He wants us to remember the things that he's done in our lives. Er möchte, dass wir uns erinnern an die Dinge, die er in unserem Leben getan hat. Because as we remember the things that he has done, we have faith to believe for the things that he will do. Denn wenn wir uns erinnern an die Dinge, die er getan hat, dann haben wir Glauben für die Dinge, die er tun wird. Like David. So wie David. When he was seeing Goliath threatening the armies of Israel. Als er gesehen hat, wie Goliath die Armee von Israel bedroht hat. He said, I remember when God gave me power over the bear that was coming to attack the sheep. Und da hat er gesagt, ich erinnere mich dran, als Gott mir die Kraft gegeben hat über diesen Bär, der meine Schafe attackiert hat. And he told the story of how with his bare hands he'd killed the bear. Und dann hat er die Geschichte erzählt, wie er mit seinen bloßen Händen den Bären getötet hat. And then he said and told another testimony. Und dann ein weiteres Zeugnis. I remember when a lion came. Ich erinnere mich, als der Löwe kam. And God gave me power to kill the lion. Und Gott gab mir die Kraft, den Löwen zu töten. And God will give me the same power to overcome this enemy. Und Gott wird mir die gleiche Kraft geben, diesen Feind zu überwinden. David wasn't boasting. David, der hat sich nicht gerühmt. He was feeding on the faithfulness of God. Er hat nicht angegeben, sondern er hat sich ernährt von der Treue Gottes. And he gave him strength to believe. Es gab ihm Stärke zu glauben, that God would do even greater things. Dass Gott sogar noch größere Dinge tun wird. So I have an I remember when list. Ich habe so eine Liste, wo ich schreibe, ich erinnere mich als. I keep a list on my phone of things the Lord has done. Und ich habe auf meinem Telefon eine Liste mit den Dingen, die der Herr getan hat. Sometimes when you feeling like you're going through a hard time, it can be hard to remember some of the good things God's done. Und manchmal, wenn du so durch eine harte Zeit durchgehst, dann ist es schwierig, dich zu erinnern an das, was Gott getan hat. And instead of feeding on his faithfulness, the enemy wants to tempt you to feed on self-pity. Und anstatt dich von seiner Treue zu ernähren, möchte der Feind, dass du dich von deinem Selbstmitleid ernährst. But it's in those moments you need to feed on his faithfulness even more. Aber in diesen Zeiten musst du dich umso mehr von seiner Treue ernähren. So in those moments I go to my I remember when list. So in diesen Zeiten gehe ich zu meiner Liste, ich erinnere mich als. And it's got amazing miracles that I've seen on that list. Und das sind erstaunliche Wunder, die ich gesehen habe auf dieser Liste. And it's got things that God has really personally spoken and done to me. Und es sind Dinge, die Gott persönlich zu mir gesprochen und getan hat. Things like I remember when soon after I was saved. Dinge, an die ich mich erinnere, kurz nachdem ich errettet wurde. And I was just 12 years old. Und ich war erst 12. And coming home from school and Mom had put new deadlocks on the door. Und ich kam von der Schule heim und die Mama hat neue Schlösser an die Tür gemacht. And she put the key under the rubbish bin. Und sie hat dann unter den Mülleimer den Schlüssel gelegt. And I tried to open this lock. Und ich habe versucht, dieses Schloss zu öffnen. But I couldn't open it. Aber ich konnte es nicht öffnen. And I tried and tried until I started to get teary. Und ich habe versucht und versucht, bis ich in Tränen war. And I remember saying, "Help God." Und ich erinnere mich, gesagt habe, hilf mir Gott. And the door opened. Die Tür ging auf. And I remember. Und da erinnere ich mich dran. Going through that door and actually going down on my knees. Ich ging durch die Tür und dann ging ich auf meine Knie. And saying, "Thank you, God, that you opened the door for me." Und ich habe gesagt, danke Herr, dass du mir die Tür geöffnet hast. Now that might not seem like a miracle to you. Es mag dir nicht wie ein Wunder erscheinen. But I knew God had answered my prayer. Aber ich wusste, dass Gott mein Gebet erhört hatte. These are things you can put on your I remember when list. Und dies sind Dinge, die kannst du auf diese Liste machen. Ich erinnere mich als. I remember when I really needed some encouragement and you spoke to me that night through the Bible. Und ich erinnere mich auch, als ich wirklich, wirklich Ermutigung brauchte und er sprach zu mir in der Nacht durch die Bibel. And these things will cause you to begin to worship again. Und diese Dinge, die werden dafür sorgen, dass du wieder anbetest. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. It's a prophecy that he will do it again and do greater things. Eine Prophetie, dass er es wieder tun wird, dass er sogar größere Dinge tun wird. And it'll cause us to be filled again with hope and with faith. Und das wird dafür sorgen, dass wir wieder mit Hoffnung und Glauben erfüllt sind. I want to show you a video. Ich möchte euch ein Video zeigen. I do a lot of these little videos. We put them on Instagram and Facebook. Und ich mache viele solcher kleinen Videos und ich setze die auf Instagram oder Facebook. In the hope that it will encourage people to believe. In der Hoffnung, dass es Menschen ermutigt zu glauben. This first one I want to show you is of a young woman in Australia. Das erste ist von einer jungen Frau in Australien. The video doesn't have that's the other one. That's in Nigeria. We'll try. Das ist in Nigeria. So can we go to the other one? Können wir das andere machen? Maybe this one. Und man sagte ihr, dass sie wahrscheinlich nie Kinder haben würde, aber Gott tat das Unmögliche. Ich musste mich einer Notoperation unterziehen und der Chirurg zeigte mir Bilder meines Inneren und zeigte, dass ich nur einen Eileiter und eine halbe Gebärmutter hatte. We might need to start it again without the music. Is it possible? Könnt ihr es vielleicht nochmal ohne die Musik laufen lassen, dass man es besser hört? Again? Sorry, it doesn't have any music, I don't think. Let's see. This one is about a young woman, her name is Brooke. Und das ist über eine junge Frau mit Namen Brooke. And she had driven up from a place just north of Sydney in Australia. Und sie war hergereist von einem Ort im Norden von Sydney in Australien. Really believing God to do a miracle. Mit dem Glauben, dass Gott ein Wunder tun wird. She'd been born with half a womb and one fallopian tube. Nun, sie wurde geboren mit einer halben Gebärmutter und nur einem Eileiter. And the doctors had to operate, do emergency surgery, because the blood supply to that one fallopian tube was failing. Und sie wurde notfallmäßig operiert, weil irgendwie die Blutzufuhr zu dem anderen Eileiter nicht funktionierte. And the specialist had taken photos of this unusual half a womb and one fallopian tube. Und die Spezialisten, die haben dann ein Foto gemacht, weil das so ungewöhnlich war, halbe Gebärmutter und nur einen Eileiter. They'd done all the scans and they gave her the bad news. Und sie haben all diese Untersuchungen gemacht und ihr diese schlechte Nachricht dann weitergegeben. That, you know, because of this abnormality, she'd never be able to have children. Dass sie aufgrund dieser Anormalität niemals Kinder haben könnte. It would be life-threatening, and she'd never be able to carry a baby full term. Und es wäre auch lebensbedrohlich für sie, weil sie könnte niemals ein Kind wirklich austragen. But she remembered that she'd been reading in the Bible. Aber sie hatte sich daran erinnert, dass sie in der Bibel gelesen hatte. She'd been reading this scripture that sing, O barren, you who've not born. Und sie las diese Schriftstelle, wo es heißt, singe du, die du noch nie geboren hast. And she thought, okay, I'm going to go up to Brisbane. It was a 12-hour drive. Und sie ist dann 12 Stunden gefahren nach Brisbane. And I'm going to believe that God is going to touch me and do a miracle. Und sie hat ihr gesagt, ich werde glauben, dass Gott mich berühren wird und ein Wunder tun wird. Now often in a miracle service the Lord will give me words of knowledge about people. Und oft in so einem Wundergottesdienst gibt Gott mir Worte der Erkenntnis für verschiedene Menschen. Much like Pastor Georg. So wie Pastor Georg. He's like my twin brother from another mother. Er ist so wie mein Zwillingsbruder, aber von einer anderen Mutter. Really, it's really quite amazing. Es ist echt erstaunlich. I found a brother on the other side of the world. Ein Bruder auf der anderen Seite der Welt. But there was no word of knowledge for Brooke that night. Aber für Brooke gab's an jenem Abend kein Wort der Erkenntnis. But she came forward at the end of the night in faith. Aber sie kam im Glauben am Ende des Abends nach vorne. And I just told her, lift up your hands to Jesus. Und ich sagte einfach zu ihr, heb deine Hände zu Jesus. I didn't know what she needed. Ich wusste nicht, was sie braucht. But just that she had come intentionally for a miracle. Aber dass sie absichtlich gekommen war, um ein Wunder zu empfangen. And I just encouraged her to look up at him. Und ich habe sie ermutigt, nach oben zu schauen, zu ihm. We came past and I laid hands on her. Und wir sind dann daran vorbei an ihr und ich habe die Hände auf sie gelegt. If the video works, you can see the moment when we did that. Und falls das Video funktioniert, könnt ihr das sogar sehen in dem Moment, wo ich das getan habe. And then she felt fire on her belly. Und dann spürte sie Feuer auf ihrem Bauch. She fell down under the power of God. Und sie fiel unter der Kraft Gottes. And she felt this heat. Und sie spürte diese Hitze. And then she heard the Lord speak to her. Und dann hörte sie, wie der Herr zu ihr sprach. And he said, consider it done. Und er sagte, betrachte es als getan, als erledigt. Then she had been scheduled to have an MRI. Und sie war dann programmiert, dass sie ein MRT bekommt. But she had intentionally scheduled it for after the miracle meeting. Aber sie hatte diesen Termin absichtlich nach diesem Wundergottesdienst believing ausgemacht. For a miracle. In dem Glauben, dass sie ein Wunder bekäme. So she went and had the MRI. So ging sie zu dieser Untersuchung. Went back to the specialist. Ging zurück zu dem Spezialisten. And he said, I can't explain this. Und dann sagt er, ich kann es nicht erklären. And he showed her the scans of where it was very clear she'd had one, she'd had half a womb and one fallopian tube. Und er zeigte ihr die vorherigen Bilder, wo das ganz klar zu erkennen war. Sie hat nur die halbe Gebärmutter und nur eine Eileiter. He explained, I've operated, I've seen it for myself with my own eyes. Und er hat gesagt, ich habe sie operiert, ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. But clearly this MRI says that you have a complete womb and two fallopian tubes. Aber dieses MRT zeigt ganz klar, dass du eine völlig normale Gebärmutter und zwei Eileiter hast. So, it's such an amazing miracle. It's actually being written up in medical journals. Randy Clark has a medical institute that documents medical miracles. Und es ist so ein erstaunliches Wunder. Das wurde dann in so einem medizinischen Journal veröffentlicht. How are we going? Do we think we can play that? Können wir das noch spielen oder? Let's try. So was told that she would likely never have children. Haben würde. But God did the impossible. I had to have emergency surgery and the surgeon showed me pictures of my insides and showed that I only had one fallopian tube and a half a womb. I saw it with my own eyes. He told me that I might not be able to have children or I could lose the baby and I could risk my life getting pregnant. Then I went to a miracle meeting in Brisbane. I got prayed for and I saw that Jesus, he touched my belly and he said, consider it done. Then I went back to the surgeon, had an MRI. He said, I can't explain what happened because when I opened you up, I took pictures and your fallopian tube wasn't there. Now everything is normal and you've got your whole womb, your whole fallopian tube. And he pulled up all the pictures again and showed me again where it wasn't there, but now it is there. And that's because Jesus restored it when I went to that miracle meeting. If God can creatively restore half a uterus and a fallopian tube, there is nothing he can't do for you. Put your faith in God today. Hallelujah. Hallelujah. It looks like the sound isn't working properly. Irgendwie funktioniert es nicht ganz mit dem Ton, aber... There was another video about a lady that was blind, but maybe we'll just have no sound if it's not working. Und da ist ein anderes Video mit einer Frau, die blind war. Und wenn es nicht funktioniert, dann mach es einfach ohne Ton und ich erkläre dann. Jesus, wir lieben dich. Vater, ich danke dir. No, the sound's not working. Das funktioniert nicht. Ihr Name ist Regina Sule. Also wie lange konntest du vorher nicht sehen? Mehr als 4 Jahre. No, you've got several videos playing at once. Kennst du diese Dame? So it might stop. Stop the video. Yeah, never mind. It sounds like there's multiple videos all playing at the same time. So. Es klingt, als würden mehrere Videos auf einmal spielen. But you got to see, this is this lady in Nigeria. Aber diese Frau in Nigeria. And we had been doing meetings there and seeing some amazing miracles. Und wir haben da Veranstaltungen gehabt und wir haben erstaunliche Wunder gesehen. There's many, many widows. That have just been forced out of their villages because all the men were killed. Und da waren ganz viele Witwen, die wurden aus dem Dorf gejagt, weil die Männer wurden getötet. And so many thousands of internally displaced people. Und da waren Tausende von Menschen, die wurden irgendwie woanders hin platziert. And we were in Jos, which is in the middle of Nigeria. Und wir waren so in der Mitte von Nigeria. And it was beautiful to see how the Lord was healing. Und es war so wunderbar zu sehen, wie die Liebe heilt. There were stroke victims being healed. Da waren Leute mit Schlaganfall, die geheilt wurden. Deaf were hearing. Taube hörten wieder. A lady with a blind eye had her eye opened that morning. Eine Frau mit einem blinden Auge konnte wieder sehen. And as I came in that night for the final night's meeting. Und als ich da abends kam zur letzten Abendveranstaltung. One of the widows grabbed me and said, "Please, will you pray for my neighbor?" Und da kam eine der Witwen und die hat mich dann so gepackt und sagt, "Bitte, bitte bete für meine Nachbarin." And so I said, "Let's pray in the meeting." Und ich sagte, ja, lasst uns in der Veranstaltung beten. I find that when people have had an opportunity to hear testimonies. Weil ich finde, wenn die Menschen eine Möglichkeit hatten, Zeugnisse zu hören, when they've had an opportunity to hear the word of God, und das Wort Gottes zu hören, and they're in that atmosphere of corporate worship, und in dieser Atmosphäre der gemeinsamen Anbetung, it's often easier for them to receive. Es ist oft viel einfacher für sie zu empfangen. And it's easier for me to minister. Und es ist auch einfacher für mich zu dienen. And I was waiting for a gift of faith. Und ich habe gewartet für eine Gabe des Glaubens. This lady was entirely blind. Und die war völlig blind. And had to be led around by the hand. Und sie musste dann so von Hand durchgeführt werden. But at one point in the meeting there was a lady who was mute. She'd lost her speech due to a stroke. Und an einem Punkt in der Veranstaltung war dann eine Frau, die war stumm, die hatte durch einen Schlaganfall ihre Sprachfähigkeit verloren. And as a result, she had no speech. She couldn't speak at all. Und sie konnte nicht mehr sprechen. And suddenly she got all her speech back. Und plötzlich hat sie ihre Sprache just wieder in zurück. The presence of God. Einfach so in der Gegenwart Gottes. And she was joyfully praising the Lord. Und sie war fröhlich und freudig und hat den Herrn gepriesen. And suddenly I felt the presence of God. Und plötzlich spürte ich die Gegenwart and I Gottes. Felt a gift of faith come on me. Und ich spürte, wie die Gabe des Glaubens auf mich kam. And I said, "It's time to pray for the blind lady." Und dann habe ich gesagt, es ist Zeit für die blinde Frau zu beten. And they brought her forward. Und sie haben sie nach vorne gebracht. And I went to lay hands on her. Und ich habe meine Hände auf sie gelegt. And the power of the Holy Spirit touched her. Und die Kraft des Heiligen Geistes hat sie berührt. And when she was brought up off the floor. Und als sie dann vom Boden wieder aufstand. By the way, you don't have to fall down. Übrigens, ihr müsst nicht umfallen. Some people just have weak wiring when it comes to the Holy Spirit. Manche haben einfach schwache Drähte, wenn es um den Heiligen Geist geht. I think a few people here have weak wiring. Ich glaube, ein paar von euch hier haben das. I get overwhelmed by the presence of God. Ich werde auch überwältigt von der Gegenwart body Gottes. Might shake or I fall down or ich I laugh. Ich falle vielleicht um oder lache oder mein Körper zittert. But if the Holy Spirit's touching my husband, aber wenn der Heilige Geist meinen Mann berührt, all you might see about is maybe a little tear trickle down his face. Dann siehst du vielleicht so eine kleine Träne, die darunter tropft. It doesn't matter how you outwardly respond. Und es ist nicht wichtig, wie wir nach außen hin reagieren. What matters is that you receive. Was wichtig ist, ist, dass du empfängst. That you don't resist the Holy Spirit. Und dass du dem Heiligen Geist nicht widerstehst. But that you receive. Sondern dass du empfängst. And anyway, when she got up off the floor, she could see. Und als sie dann aufstand, konnte sie sehen. And gone from completely blind to be able to completely see. Von völlig blind auf völlig sehen können. We've seen many wonderful miracles like this. Wir haben viele wunderbare Wunder so gesehen. And tonight I just wanted to share with you some of my I remember when list. Und heute Abend möchte ich einfach mit euch ein paar Dinge teilen von meiner Liste. Ich erinnere mich als. But before I had seen miracles, I would feed on the testimonies of other people. Und bevor ich selbst Wunder erlebt habe, habe ich mich einfach ernährt von den Zeugnissen anderer Menschen. I would watch the videos of Catherine Kuhlman and I'd weep. Ich habe die Videos von Catherine Kuhlman gesehen und ich habe geweint. I would read the stories of Reinhard Bonnke. Und ich habe die Geschichten gelesen von Reinhard Bonnke. I'd read the stories of John G. Lake and Smith Wigglesworth. Oder die Geschichten von John G. Lake oder Smith Wigglesworth. And other healing revivalists. Und die ganzen Heilungserweckprediger. And I'd start to try to picture what it would be like to see those miracles happen. Und ich habe dann versucht, mir das so vorzustellen, wie es wäre, wenn ich solche Wunder sehen würde. God wants you to feed on his faithfulness. Gott möchte, dass ihr euch ernährt an seiner Treue. I remember when God brought a young baby was brought to the meeting in America. Und ich erinnere mich in Amerika, als ein kleines Baby in die Versammlung gebracht wurde. She was just 18 months old. Sie war nur 18 Monate alt. But she'd never walked. They think she'd been shaken as a child. Und die dachten, sie wurde vielleicht als Kind so geschüttelt, sie konnte nicht laufen. She was a foster child and she had neurological damage. Und sie hatte auch neurologische Probleme und es war ein Waisenkind. And her eyes actually would just float around in her head in different directions and she was blind. Ihre Augen gingen so in unterschiedliche Richtungen und sie war blind. And in front of everybody they brought the baby for healing. Und vor allen Menschen brachten sie das Baby nach vorne für Heilung. There were also some men there that had come from a rehab facility. Und da waren auch so ein paar Männer, die waren aus so einer Reha gekommen. And this man that was watching, he didn't want to be there. Und der eine Mann, der da zuschaute, der wollte da eigentlich gar nicht sein. And he was seeing people throwing their canes away and hearing testimonies of people being healed. Und er sah dann, wie Menschen ihre Stöcke wegwarfen und wie Leute bezeugten, dass sie geheilt waren. And saying, ah, that's all staged. Und er sagte, ah ja, das ist alles nur hier eingeübt. But when they brought this baby with the eyes that were like this. Aber als sie dann dieses Baby brachten mit den Augen, die so gingen. Everybody crowded round and this man got really close to watch. Da hat sich jeder drumherum geschaut und der Mann, der war wirklich sehr nah dran. And I commanded her eyes to come straight and to see. Und ich habe ihren Augen geboten, dass sie wieder gerade werden und dass sie sehen kann. And in front of everybody, pop, her eyes und came vor straight. Allen Leuten gingen die Augen wieder hier in die Ordnung. It was such a miracle. Es war so ein Wunder. That I called the pastor on Monday. Hallelujah. It was such a miracle that I called the pastor on Monday. Es war so ein Wunder, dass ich den Pastor montags anrief. Just to see if they were still straight and she was still seeing. Nur um zu sehen, ob die Augen immer noch gerade waren und das Kind immer noch sehen konnte. He said, Pastor Catherine. Und er sagte, Pastor Catherine. Not only is she seeing, that baby has started taking her first steps. Nicht nur kann sie sehen, sondern sie hat angefangen, ihre ersten Schritte zu machen. Nothing is impossible for him. Nichts ist unmöglich für ihn. Oh, there's some wonderful stories on my list. Oh, da gibt es wunderbare Geschichten auf meiner Liste. I remember when I was in Sydney. Ich erinnere mich, als ich in Sydney war. And we were doing a miracle meeting. Und wir hatten da wieder eine Wunderveranstaltung. And actually the gift of faith just came in the room. Und die Gabe des Glaubens kam einfach in den Raum. And people were getting healed all over the place. Und überall wurden Menschen geheilt. And this couple came forward and interrupted my meeting. Und da kam so ein Paar nach vorne und hat meine Veranstaltung unterbrochen. I don't encourage you to do that. Also ich ermutige euch nicht, dies zu tun. But they stood there hand in hand and said, "Please, will you pray for our son who's in the hospital?" Aber sie standen da Hand in Hand und haben gesagt, "Bitte, bitte, bete für unseren Sohn, der ist im Krankenhaus." And as they asked me this, I remembered a testimony from John G. Lake. Und als sie mich das baten, da erinnerte ich mich an ein Zeugnis von John G. Lake, where he had gotten a prayer request, wo er so ein Gebetsanliegen bekam for a woman who was in Wales, für eine Frau, die in Wales war, in an insane asylum, in einer Irrenanstalt. Anybody read that story? Kennt jemand die Geschichte? Where he got down on the platform and asked everyone to pray with him. Nun er ging von der Bühne runter und bat alle mit ihm zu beten. And he went into this deep place of intercession. Und er ging an diesen tiefen Ort der Fürbitte. And he felt himself in a vision actually going to Wales. Und er befand sich dann in einer Vision, wo er wirklich nach Wales ging in dieser Vision. And he knocked on he opened the door and walked through and there was the woman strapped down on a bed. Und er öffnete die Tür und ging durch und da war diese Frau, die war in ihr Bett fixiert. And in the vision he laid hands on her. Und in dieser Vision legte er die Hände auf. Well, a few weeks later when they got the mail, they discovered at that very moment she'd been put in her right mind. Und als er dann später die Antwort bekam, da haben sie festgestellt, dass genau in jenem Moment wurde sie geheilt und sie war wieder völlig klar in ihrem Kopf. So as this couple were asking me to pray for their son who is in the hospital, I remembered that testimony. So an dieses Zeugnis erinnerte ich mich, als dieses Ehepaar kam und bat, dass ich für ihren Sohn im Krankenhaus bete. And I started to pray and went, felt myself going into this deep intercession. Und ich fing an zu beten und ich bin auch so in diese tiefe Fürbitte gegangen. And then I saw myself going into his hospital room and laying my hands on him. Und dann sah ich mich selbst, wie ich in dieses Krankenhaus ging und ihm die Hand auflegte. But I didn't find out what happened until 7 years later. Und ich habe erst 7 Jahre später erfahren, was da passiert war. I was back at another church on the central coast of Australia. Und ich war in einer anderen Gemeinde an der Zentralküste in Australien. Darlene Czech's church, you know, shout to the Lord. Ja, ihr kennt die Gemeinde von Darlene Czech. Yeah. They're friends of ours, and in between the services, this couple came up to me. Und zwischen zwei Gottesdiensten kam dieses Ehepaar zu mir. And they said, "Do you remember us?" Und sagte, erinnerst du dich an uns? I said, "I'm sorry, no, I don't." Tut mir leid, nein. They said, "We interrupted your service 7 years ago in Sydney." Wir waren bei deinem Gottesdienst in Sydney vor 7 Jahren. I said, "I do remember you." Jetzt erinnere ich mich an euch. What happened? Was ist passiert? Well, they said our son had end-stage lymphoma with tumors all through his body. And at that very moment, he was instantly healed. Nun, der Sohn hatte so eine Krankheit und hatte Tumore überall, und in dem Moment war er sofort geheilt. Wow. Halleluja. All things are possible, only believe. Halleluja. Oh, there's so many wonderful stories of God's miracle power. Es sind so viele wunderbare Geschichten von Gottes Wunderkraft. I remember when a young boy was brought to me in Oklahoma. Und ich erinnere mich dran, als ein Junge zu mir gebracht wurde in Oklahoma. And he was autistic, nonverbal, never spoken in sentences. Und war Autist und nonverbal, also er sprach nie irgendwie in Sätzen. And his grandmother asked Tom if I would come and pray for her grandson. Und seine Großmutter bat Tom, ob ich kommen würde und für ihren Enkel beten. And so Tom grabbed me and said, "Yeah, go and get the grandson." And she grabbed her grandson and her daughter and they came. Und Tom hat dann gesagt, ja, hol deinen Enkel. Und dann ist sie gegangen, hat ihre Tochter, ihren Enkel geholt, sie kamen. And I just, as I was walking out of the building, just laid my hands on the little boy. Und als ich aus dem Gebäude rausging, habe ich einfach so meine Hand draufgelegt. 3 years old. 3 Jahre alt. And then I just kept going. Und dann bin ich weitergegangen. Well, the mother got in contact with us a couple of days later. Ein paar Tage später hat die Mutter uns kontaktiert. They're actually monthly partners with us now. Sie sind jetzt monatliche Partner mit uns. And so we get to talk to them regularly. Und wir sprechen jetzt regelmäßig mit ihnen. And she said the next morning she saw her son sitting by the window. Und sie sagte, am folgenden Morgen sah sie ihren Sohn, wie er am Fenster saß. And he was singing. Und er sang. He'd never sung before. Er hatte nie zuvor gesungen. And then he turned around to her and said, "Mommy, look at the train." Und dann hat er sich umgedreht und hat zu ihr gesagt, "Mama, schau mal den Zug an." And Mommy just about fell on the floor. Und Mama ist fast umgefallen. And they tell us now that he is reading. Und sie sagen uns, jetzt kann er lesen. And that he's actually in the top half of his class for reading. Und er ist sogar bei den Besten, was das Lesen anbelangt, in seiner Klasse. And you know, I believe that God wants to do what the doctors say is impossible. Und ich glaube, dass Gott das tun möchte, was die Ärzte sagen, dass es unmöglich sei. For all things are possible for those who believe. Denn alles ist möglich dem, der glaubt. On Monday I'll fly to Brazil. Am Montag fliege ich nach Brasilien. And I'll be ministering at a church where I was earlier this year. Und werde da in einer Gemeinde dienen, wo ich Anfang dieses Jahres schon war. God is really moving in Brazil. Gott bewegt sich wirklich in Brasilien. It's genuine revival. Das ist wirkliche Erweckung. And it was in a church that had grown from 400 to 4,000 in 4 years. Und es ist eine Gemeinde, ist von 400 auf 4,000 in 4 Jahren gewachsen. And I was just sharing the good news of God. Und ich habe einfach die gute Nachricht von Gott geteilt. And without even praying for her, this woman received from the Lord. Und ohne dass ich überhaupt für sie gebetet habe, hat diese Frau vom Herrn empfangen. I had a word of knowledge that someone had back pain because of an injury they'd had to their foot. Und ich hatte ein Wort der Erkenntnis, dass jemand Rückenprobleme hätte wegen irgendeiner Verletzung am Fuß. And I actually found that even just as I'm releasing the words of knowledge, people are already healed. Und ich stelle fest, dass wenn ich diese Wörter einfach nur ausspreche, werden die Menschen schon geheilt. But she came up to testify, and it was quite a remarkable miracle. Und sie kam nach vorne, um Zeugnis zu geben, und es war echt ein tolles Wunder. She had had a motorcycle accident. Sie hatte einen Motorradunfall gehabt. And the entire bottom of her foot pad, the heel. The fat pad on her heel had gone. Und der ganze Teil, ein ganzer Teil ihrer Ferse war weg. And they'd done skin grafts to try and put some skin back over. Und dann haben sie Hauttransplantation gemacht, um da ein bisschen Haut drauf zu bekommen. But she had to walk on the ball of her foot. Aber sie musste dann so auf dem Fußballen laufen. Because there was no foot pad, there was no fat pad there. Weil da nichts mehr war, was normalerweise dich hält, wenn du läufst. And as I said, there's someone here who's having pain in their back from a foot injury. Und als ich sagte, ist jemand hier, der Schmerzen hat im Rücken von einer Fußverletzung herrührend. She took her shoe off because she felt it suddenly become full. Hat sie ihren Schuh ausgezogen, weil sie spürte, wie plötzlich der Schuh sich füllte. And we have the before and after photographs of where she had no foot pad, heel pad, to now a brand new heel. Und wir haben das Foto von vorher und nachher ohne diese Ferse und mit völlig gesunder Ferse. Halleluja. Halleluja. Wonderful Jesus. So many wonderful miracles. So viele wunderbare Wunder. I'm just looking to see what I can share with you because there are so many things that the Lord has done. Ich schaue, was ich mit euch teilen kann, weil es so viele Dinge sind, die der Herr getan hat. This was an unusual one. Das war etwas Ungewöhnliches. A lady came to one of the meetings and she had a lump in her belly. Und eine Frau kam in unsere Veranstaltung und die hatte irgendwie so ein Geschwulst im Bauch. She'd had a diabetic port and but it, something had gone wrong and a big lump the size of a fist had developed on her belly. Und sie hatte da einen Port für weil sie Diabetes hatte und es hat sich irgendwie entzündet und da war so eine richtige Geschwulst. And the doctor had done an operation to drain the lump and left it open to heal somehow. Und der Arzt hatte versucht, da so eine Drainage zu machen, dass das abfließt und hat es irgendwie so offen gelassen. And though she was in a lot of pain, she came to the meeting. Und obwohl sie in sehr starken Schmerzen war, kam sie in die Veranstaltung. Made her husband drive her to the meeting. Und hat ihren Mann dazu gebracht, dass er sie dahin gefahren hat. And she came forward for prayer. Und sie kam nach vorne zum Gebet. She testified the following night. Und am folgenden Abend hat sie Zeugnis gegeben. That after prayer she went back to the restroom to check herself. Und nach dem Gebet ging sie auf die Toilette, um das zu begutachten. And discovered that there was no lump and there was not even any scar from where the incision had been. Und hat sie festgestellt, da war keine Geschwulst mehr und nicht einmal irgendeine Narbe von da, wo sie eigentlich reingeschnitten hatten. Amazing Jesus. Erstaunlicher Jesus. Amazing Jesus. We've been hearing reports of in our church in Atlanta. Und wir hören Berichte von unserer Gemeinde in Atlanta. Of some remarkable miracles too. Von erstaunlichen Wundern. One lady, she had cervical cancer with a big tumor. Und die eine Frau hatte einen großen Tumor, sie hatte Krebs. Received prayer and then went home and passed the tumor. Und sie kam dann nach dem Gebet nach Hause und hat den Tumor ausgeschieden. And then the PET scan showed there was no more cancer. She was und sie haben dann bei diesem PET scan gezeigt, sehen können, dass es keinen Krebs mehr war in ihrem Körper. It's nothing that God can't do. Es ist nichts, was Gott nicht tun könnte. We've had people with leukemia and end-stage cancers. Und wir hatten Leuten mit Leukämie oder mit Endstadium Krebs. coming to testify and showing their PET scans to say, I've been completely healed. Und die kamen und haben Zeugnis gegeben und haben dann ihr Untersuchungsergebnis gezeigt. Schaut, ich bin völlig geheilt. He's the same yesterday, today and forever. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Because it's who he is. Weil das ist der, der er ist. He is the Lord that heals us. Er ist der Herr, der uns heilt. Myself, I had a miracle when I was 14. Ich hatte ein Wunder, als ich 14 war. I was doing trampolining competitions. Ich habe Wettbewerbe gemacht mit Trampolinspringen. And it was my very first state competition. Und es war mein erster Wettbewerb auf der Bühne. And I was coming around and doing a move where you land on your stomach. Und ich habe mich das so gedreht. But I overbalanced a bit and I just instinctively put my arm out. Und ich habe irgendwie die Balance verloren, habe so meinen Arm ausgestreckt. And it snapped both of the bones in my arm and they came out through the skin. Und beide Knochen wurden da gebrochen und die kamen dann so durch die Haut durch. There are scars here on my arm. Da habe ich noch die Narben. And they had to put pins in and do multiple operations. Und dann mussten sie so Schrauben oder Nägel reinmachen und alles Mögliche operieren. But in the process, a nerve to my thumb had been severed. Aber in diesem Prozess war der Nerv, der sich mit meinem Daumen hier verband, kaputt. And so I couldn't move my thumb like this. Und ich konnte meinen Daumen so nicht mehr bewegen. And then I went to a meeting. Und dann ging ich zu einer Veranstaltung. And the man said, "Put your hand on the part of your body that needs healing." Und dann sagte dieser Mann, leg deine Hand auf diesen Teil des Körpers, der Heilung braucht. His name was Ralph Wilkerson. Ralph Wilkerson. And I didn't know who he was, just an American. Ich wusste nicht, wer er war, einfach nur ein Amerikaner. But I believed. Aber ich habe geglaubt. And so I put my hand on my thumb. Und ich habe da meine Hand auf meinen Daumen gelegt. And he just prayed for the thousands of people. Und er hat einfach gebetet für die tausende Menschen. And then he said, "Do something you couldn't do before." Und dann sagt er, tu was du vorher nicht tun konntest. And I began to move my thumb. Und ich fing an, meinen Daumen zu bewegen. And we sold the trampoline and bought a piano, and I became a music teacher. Und wir haben das Trampolin verkauft und ein Piano gekauft und ich wurde Musiklehrerin. Halleluja. You see, when you know God has done something, nobody can tell you differently. Wenn du weißt, dass Gott etwas getan hat, dann kann niemand anders dir was anderes sagen. And I believe God tonight wants to touch you. Und ich glaube, dass Gott heute Abend euch berühren möchte. We had a lady in our church that had lost her hearing when she was 3 years old. Und wir hatten eine Frau in unserer Gemeinde, die hat ihr Hörvermögen verloren, als sie 3 Jahre alt war. Just in one ear. Nur auf einem Ohr. It was a result of measles. She'd lost the hearing. Als Folge von Masern. And the doctors over the years had done multiple operations to remove the eardrum and the hearing bones because they were getting infected. Und die Ärzte hatten im Laufe der Jahre viele Operationen gemacht, weil sich da dann auch was entzündet hat und sie mussten dann Teile rausnehmen. But when we decided to hold a miracle meeting at our church. Aber als wir beschlossen, einen Wundergottesdienst zu machen in unserer Gemeinde. She said, "I'm going to get healed." Da hat sie gesagt, ich werde geheilt werden. Now I had traveled and I'd seen many, many deaf ears open by the grace of God. Nun, ich bin schon viel gereist und ich hatte schon viele, viele taube Ohren gesehen, die sich geöffnet haben durch die Gnade Gottes. But during the COVID time, I wasn't able to travel as much. Aber während der COVID-Zeit konnte ich nicht so viel reisen. I thought, God, I want to see notable miracles. Und ich sagte, Herr, ich will wieder die Wunder sehen. So he told me to start holding miracle meetings at our home church. Dann hat er gesagt, ich soll einfach diese Wunderveranstaltungen in unserer Heimatgemeinde durchführen. And this dear lady was like, "Okay, I'm going to get healed." Und diese liebe Frau hat gesagt, "Okay, ich werde geheilt werden." And she was reading about miracles. Und sie las über Wunder. And she and her husband fasted lunch and dinner. Und sie und ihr Mann, sie haben mittags und abends gefastet. And she was ready. Und sie war bereit. And partway through the meeting, I felt the Lord say, "It's time to pray for Kay." Und mitten in der Veranstaltung hat dann der Herr gesagt, es ist Zeit für Kate zu beten. And as she came up, before I could even get my hands on her, the Lord had touched her and healed her. Und als sie nach vorne kam, bevor ich überhaupt nur meine Hand auf sie legen konnte, wurde sie schon geheilt. Der Herr hatte sie schon berührt. And people in our home church were able to go and whisper in her ear. Und Leute in unserer Heimatgemeinde konnten ihr ins Ohr flüstern. You see, God wants you to remember the great things He's done. Gott möchte, dass du dich erinnerst an die großen Dinge, die er getan hat. I have things in my home where people have given me little gifts, mementos to remember the miracle that they experienced. Und ich habe Dinge in meinem Zuhause, wo Menschen mir so kleine Dinge geschenkt haben, so als Erinnerung für die Wunder, die sie erlebt haben. I have a little tea set at home from the Korean Blue House. Ich habe von dem koreanischen Blue House so ein kleines Teaset. They don't have a White House, they have a Blue House. Die haben kein White House, sondern ein Blue House. And this man worked there, but his daughter, who had been born deaf in one ear, had received a miracle and had received a hearing back. Und dieser Mann, der hatte da gearbeitet, und seine Tochter, die war mit einem tauben Ohr geboren und die war geheilt worden. And they very kindly brought me this beautiful little Korean tea set. Und dann haben sie mir so ein schönes kleines koreanisches Teeset geschenkt. And it's a treasure to me. Because it helps me remember the faithfulness of God. Und diese Dinge helfen mir, mich an die Treue Gottes zu erinnern. Photographs that I've had of people who've been healed are treasures to me because they help me to remember the faithfulness of God. Fotos von Menschen, die geheilt wurden, sind wie ein Schatz für mich, weil sie erinnern mich an die Güte und an die Treue Gottes. Because God wants you to believe that He wants to do it again and again and again. Weil Gott möchte, dass du glaubst, dass es immer und immer und immer wieder tun möchte. Because He is faithful. Weil er treu ist. I'm going to ask our beautiful keyboard player if she would come. Kann unsere tolle Keyboarderin kommen? You are anointed when you play. Du bist so gesalbt, wenn du spielst. And I want to ask the Holy Spirit to come and touch us tonight. Ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er kommt und uns berührt. You've come to a miracle meeting. Ihr seid gekommen für eine Wunderveranstaltung. What do you think is going to happen? Was denkt ihr, wird jetzt geschehen? Halleluja! Father, we give you glory. Vater, wir geben dir die Ehre. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. I thank you for your anointing. Ich danke dir für deine Salbung. Thank you for your presence, Lord, right danke now. Für deine Gegenwart, Herr. Lord, you are faithful and true. Herr, du bist wahr und treu und gerecht. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Would you just begin to look to him? Fang einfach an, auf ihn zu schauen. Just like Brooke, you don't need a word of knowledge to receive healing. So wie Brooke, du brauchst kein Wort der Erkenntnis, um deine Heilung zu bekommen. The power of God is already here to heal. Die Kraft Gottes ist schon da, um zu heilen. You can reach out like the woman with the issue of blood and just begin to touch him and receive a miracle. Du kannst dich ausstrecken, so wie die blutflüssige Frau, und einfach ihn berühren und dein Wunder bekommen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You can even be like the man who is epileptic, had an epileptic son. Und du kannst sogar sein, wie der Mann deinen epileptischen Sohn hatte. And say, Lord, I believe, help my unbelief. Und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. And he will. Und er wird es tun. I remember when we prayed for a young baby that was having 30 epileptic seizures a day. Und ich erinnere mich, als wir für ein junges Baby gebetet haben, das hatte 38 epileptische Anfälle am Tag. And the medications were just having such bad side effects, the parents didn't know what to do. Und die Medizin, die hatte so schlechte und so schlimme Nebenwirkungen, die Eltern wussten nicht mehr, was sie tun sollten. And they came with a photograph of her in hospital. Und sie kamen dann mit einem Foto von dem Baby im Krankenhaus. And we prayed. Und wir haben gebetet. And the Holy Spirit touched her immediately and she was instantly healed. Und der Heilige Geist berührte sie sofort und sie war auf der Stelle geheilt. They sent me photographs of her on her birthday. Und sie haben mir Fotos geschickt als von ihrem Geburtstag. Father, I thank you. Nothing is impossible for those who believe. Vater, ich danke dir. Nichts ist unmöglich für die, die glauben. I feel like there's a lady over here in front of my hand. Da ist eine Frau so von meiner Hand. And I feel like you're having like pain, maybe like sciatic pain that runs down your. Und du hast Schmerzen, vielleicht so Ischias-Schmerzen. from your back. Is there someone over here? Yes. Ist hier jemand? God's going to heal you right now. Gott wird dich jetzt heilen. Komm nach vorne. Hallelujah! I'm so excited for you. Ich bin so begeistert. Can someone quickly come behind her? Kann jemand schnell hinter sie stehen? Lift up your hands to Jesus. Heb deine Hände zu Jesus. Now here he is. Thank you, Lord. Wonderful Savior. Danke, Jesus. How great you are, Lord. Jesus, we love you. Jesus, wir lieben dich. Oh, we love you. Wir lieben dich. We love you, we love you. Wir lieben dich, Jesus. Jesus. I'm not sure what it is, where it's some sort of stones, maybe gallstones or sicher, was es ist. Kidney stones or something. Irgendeine Art von Steinen, entweder Gallensteine oder Nierensteine. I feel like it's over here. Who is this person? Hier irgendwo. Yeah, can you come? Kannst du kommen? I'm happy for you. Ich freue mich für dich. It's so exciting. I just get so excited. Okay. What do you think is going to happen? Was denkst du, wird jetzt passieren? Oh, someone should come very quickly behind her. Lass schnell jemand hin, dass sie steht. Now in the name of Jesus. Wow. Healed in the name of Jesus. Sei geheilt im Namen Jesu. Lift up your hands like you're getting it. Heb deine Hände. Yes. Thanks God. Okay. Hallelujah. Oh, Georg, this is very fun. You want to come and help me? Das macht Spaß. Lars, you can come and help me. Oh, let's give him thanks. Thanks for healing. Lasst uns ihm danken. Wonderful, wonderful, wonderful. Wunderbar, Jesus. Hey. Someone else needs a healing in their foot. Es ist auch jemand hier, der Heilung braucht im Fuß. You don't have to come forward. Just begin to say, yes, Lord, I receive. Du musst nicht nach vorne kommen, sondern einfach nur sagen, ja, Herr, ich empfange die Heilung. And you're going to start to feel heat on your foot. You're going to start to feel the Lord touching and healing you, and you're going to discover you're healed. Und du wirst spüren, wie Hitze in deinen Fuß kommt, und dann wirst du merken, du bist geheilt. Thank you for that healing anointing, God. Danke für die Heilungssalbung, Herr. Oh, Jesus, we love you. We love you. We love you. It's another lady, you need a healing in your breast. Und es ist eine Frau, die braucht Heilung in ihrer Brust. You also don't need to come, just put your hand there and the Holy Spirit's healing you right now. Auch nicht nach vorne kommen, sondern leg einfach die Hand drauf. Der Heilige Geist heilt dich jetzt. Is there someone here you have a completely deaf ear? Ist hier jemand, der ein Ohr hat, das völlig taub ist? I'm very excited for you. Ich bin ganz begeistert für Can dich. You please come? I want Bitte to pray komm for nach you. Vorne. Ich yeah. möchte für dich beten. Hooray. Goody, goody. Kannst du dein Hörgerät rausmachen? Ja. Yeah. Danke, Vater. Ich hatte den Eindruck, dass... ja? Okay. Pass auf. Ich halte das Ohr hier zu. Ja? Das Ohr hier. Das war das schlechte Ohr. Ja? Okay. Pass auf, ich mache hier aus. Er kann hören. Ha. Ha? Okay, du kannst jetzt auf diesem Ohr kannst du hören, das war komplett taub. Ja, hier können wir ja. Und Halleluja. Komplett deaf. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Okay, ich hatte den Eindruck gehabt, dass jemand hier ist und du hast so stechende Schmerzen in der Schläfe. Und Gott möchte diese stechenden Schmerzen aus der Schläfe wegnehmen. Wen betrifft das? Bei dir? Komm her. Ganz schnell. Genau da, wo ich ihn gezeigt habe. Halleluja. Danke, Jesus. Komm schnell her. Hier auf der Seite, oder? Ja. Ja. Mhm. Aktuell, ja? Ja. Pass auf. Kannst du das halten? Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt dieser Halswirbelsäule, den Muskeln, den Sehnen, den Nerven und den Bändern in die Ordnung Gottes zu kommen. Hey! Woo! In Jesus' Name. Amen. Amen. Machen wir so. Wie fühlt sich das an? Besser. Ist noch Schmerz da oder ist es weg? It's better. Ha, wo ist noch ein bisschen? Da ist noch ein bisschen? Okay. Danke, Jesus, dass es voll und ganz weggeht jetzt. In Jesu Namen. Sie völlig verlässt jetzt. Wow, danke, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Woo. Jesus. I feel like there's someone just over here that you need a healing in your ankle. Jemand hier, der braucht Heilung im Sprunggelenk. Sprunggelenk. Okay. Sprunggelenk. Mm-hmm. Sounds good. Who's that person? Yeah, just begin to move your ankle. Fang einfach an, das zu bewegen. Thank you for healing. Und empfang die Heilung. Thank you for your touch, Lord. Danke für deine Berührung, Herr. Okay, ich glaube, da ist auch jemand, der Hörprobleme hat mit dem rechten Ohr. Hörprobleme mit dem rechten Ohr. Ja, wenn du nach vorne kommen willst, ganz schnell. Halleluja. Ich hatte den Eindruck, dass jemand hier ist und du hast, da ist was einoperiert worden in deinem Bauchbereich, wie so ein Netz oder so ein Käfig. Da gibt es solche Käfige irgendwie, wo sowas einoperiert wird und sowas einzu. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall macht es dir Probleme. Bist du das? Okay, komm her. Komm her, Gott berührt dich. Halleluja. Man, I feel like there's someone over here, you need God to touch your lung. Netz, oder? Jemand hier, der braucht Probleme mit deiner Lunge? Ja? Halleluja. Lift up your hands to Jesus. Let's look at him. Oh, you care so much about her. Papa. Take a deep breath there. Hey. Be healed in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for healing now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray for you now. Ich möchte jetzt für euch beten. Whatever is going on in your body. Was immer in eurem Körper gerade abgeht. I want you to put your hand on the part of your body that needs healing. Ich möchte, dass ihr eure Hände auf den Teil des Körpers legt, der Heilung braucht. Just like I did. So wie ich es gemacht habe. You know, many are the afflictions of the righteous. Viele sind die Betrübnisse oder Schwierigkeiten der Gerechten. But the Lord delivers him from them all. Aber der Herr befreit sie von allem. So Father, I thank you right now. Vater, ich danke dir jetzt. Even as people in faith are just putting their hand on the part of their body that needs healing. Wie Menschen im Glauben jetzt ihre Hand auf den Teil des Körpers legen, der Heilung braucht. Lord, we give you worship. Herr, wir beten dich an. We give you worship for what you've done. Wir beten dich an für das, was du getan hast. And Lord, now we ask you for more. Und jetzt bitten wir dich für mehr. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Heal and restore. Heile und stell wieder her. Thank you for healing now in the name of Jesus. Danke jetzt für Heilung im Namen Jesus. Wonderful Savior, we bless you. I speak and decree healing in Jesus' name. Wunderbarer Retter, ich preise dich und ich spreche jetzt Heilung im Namen Jesus. No weapon formed against you shall prosper. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Father, thank you that you're touching and you're healing disease, you're healing bodies. Danke, dass du jetzt berührst, dass du Körper heilst, dass du Krankheiten heilst. You're restoring healing. dass du das Hörvermögen wiederherstellst. I thank you, restoring eyes now in Jesus name. Dass du auch Augen wiederherstellst. You're restoring knees. Knie. Someone needs a surgery in your knee. Jemand ist da, der braucht eine OP am Knie. And God's doing that for you right now. Und Gott macht das jetzt für dich. Thank you for touching and healing that knee now in Jesus' name. Danke, dass du jetzt dieses Knie berührst im Namen Jesus. Whatever it is that you need, I want you just to say, I receive it, God. Was immer es ist, was du brauchst, ich möchte, dass du sagst, ich empfange es, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. I'm learning German. Danke, Jesus. Now I want you to do something you couldn't do before. Jetzt möchte ich, dass ihr etwas tut, was ihr zuvor nicht tun konntet. Just move or bewegt check it out. Oder probier es einfach aus. Bend or touch it. Oder beugt euch oder berührt es. Some testet. Of you have to go back to the doctor to get tests. Manche von euch müssen vielleicht erst zum Arzt gehen, um irgendwie Tests machen zu lassen. But we want to give God glory for what He's done. Aber wir möchten Gott die Ehre für das geben, was er getan hat. Und du kannst schon fühlen, dass Gott was getan hat in deinem Körper. Can you just give me a big wave? Dann winke mir zu, wenn du das schon spüren kannst. Halleluja! Halleluja! Thank you, Jesus. Danke, Jesus! Danke, Jesus! Hooray, Lord, we ask for more. Herr, wir bitten um mehr. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We give you worship. Wir beten dich an. We give you thanks. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Now, if the Lord has healed you, wenn der dich geheilt hat, and you can already tell that there's something has happened physically in your body, und du jetzt schon sagen kannst, dass etwas körperlich bei dir wirklich passiert ist, we want to hear what the Lord has done. Dann möchten wir hören, was der Herr getan hat. If you have received a miracle in your body, wenn du jetzt ein Wunder bekommen hast in deinem Körper, dann sag's uns. Come and tell the story. Hallelujah. You can come here so we can see your nice face. Hello. Ja, ich bin eigentlich geplant für eine OP, für eine Knie-OP. He was planned for the knee surgery. Und ein paar Leute haben mir gesagt, warum wirst du nicht sofort geheilt? Da wird dauernd gebetet für dich. Du betest selber für dich, du wirst eigentlich nie geheilt. Wo ist das eigentlich? Und ich muss sagen, es geht zack, zack, zack, zack. Und jetzt ist mein Knie richtig gut. Pass mal auf. Really good. Oh, wow! Wow, I actually felt you were over there. Yeah, yeah. Manches geht sofort. Something's happening manches immediately. Manches geht sofort. Manches, da lässt der Herr sich Zeit. Take a little bit aber more ich nehme beides. But I take both. Oh, hallelujah. That's wonderful. Wow, God. Wow. We worship you. Ja, wir beten dich an. Wow, God. That's wonderful. Das ist wunderbar. I'm so happy for you. Ich freue mich so für dich. Oh, it's so wonderful. Das ist so toll. So much better than the pain. So viel besser als Schmerzen zu haben. Thank you, God. Who else do you feel the Lord has touched you on something? Come and tell us what's happened. Komm this is very fun. Sag uns, das macht echt Spaß. I'm making you come up here because it's just such to be celebrated. Und das muss gefeiert werden, was der getan hat. Tell me what happened. Was ist passiert? Ich habe seit 7 Wochen furchtbare Schmerzen in den Ellenbogen. She had a very strong pain for 7 und weeks ging now in bis the elbow. Hierher und hierher. Und ich konnte manchmal nichts heben mit and dieser Hand. Sometimes she couldn't even lift anything or touch. Du hast gebeten, da kam Feuer. And she felt fire when you were praying. Ich kann alles bewegen. Ja. Oh, wow. That's wonderful, Jesus. Oh, wow. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. brother that had his deaf ear open? Wo ist mein Bruder, dessen taubes Ohr geheilt wurde? There you are. Da bist du. Come here. Komm her. I'm just so happy about this. Ich freue mich so darüber. Come and tell me how long have you been deaf in that ear? Sag mir, wie lange hast du da schon die Hörprobleme gehabt? Ich habe das nicht verstanden. Wie lange haben Sie schon das Hörproblem? Mit 50 Jahren wurde, da hatte ich ein Krebsgeschwür, ne, in Taubenei groß im Ohr, und das haben die rausoperiert, und ich war dann auch ganz glücklich, dass ich ein neues Gehör, neue Gehörknöchel, neuen Steigbügel, alles neu, ist alles im Hinterohr, sagt der Augenarzt, Ohrenarzt, ne? Aber nachher hat nichts funktioniert. But it didn't work. Bis auf heute, immer noch nicht. Auf dem rechten Ohr. Until today he couldn't hear. Anything. Nein. So wonderful. Ja, dieses jetzt. Ich habe das. Hebt das Ohr zu. Hat es immer noch ein Problem, das Ohr? Let's pray for this one too. Dann beten wir auch für das Ohr noch. Lift up your hands to Jesus. Heb deine Hände zu Jesus. So this one was totally deaf. Das war total taub. And now you can hear. Und jetzt kannst du hören. And this one is also totally deaf. Und da hörst du auch noch nichts. Okay, there's nothing in this ear. Okay. Hey, well, be healed. Sei geheilt im Namen Jesu. Halleluja. Lovely God. Hallelujah. I bless you, Father. I bless you, Father. I bless you, Father. I thank you for healing him now. Oh, we're just going to let the Lord touch him right now. Who else has felt the Holy Spirit touching you and healing you? Wer hat noch gespürt, wie der Heilige Geist ihn berührt und heilt? Hey, come and tell us what happened. Komm und sag uns, was passiert ist. Come and tell us. Don't be shy. Oh, wait a minute. Now you're coming here. Come here. Wait, let me see you. Ja. Maybe he doesn't understand my German. Vielleicht versteht er mein Deutsch nicht. Halleluja. Can you hear in this? Kannst du hören? Wow. That's amazing. Das ist erstaunlich. Thank you, God. Danke, Gott. Wow. We must never get familiar with the miraculous. Wir dürfen uns da nie wirklich dran gewöhnen, was Gott macht. Every miracle is an opportunity to bless his name. Jedes Wunder ist eine Gelegenheit, seinen Namen zu preisen. I remember going to the nail shop to get my nails done. Ich erinnere mich, wie ich ins Nagelstudio ging, um meine Nägel gemacht zu bekommen. And the lady said, "How was your weekend?" Und dann sagte die Frau zu mir, "Wie war denn ihr Wochenende?" I said, "Oh, it was wonderful. I saw God open a deaf ear." Und ich sagte, es war wunderbar. Ich habe gesehen, wie Gott ein taubes Ohr geöffnet hat. And all of a sudden, everybody in the room was listening. Und plötzlich haben alle dort im Nagelstudio ihre Ohren geöffnet. Because miracles testify of the living God. Denn Wunder bezeugen den lebendigen Gott. We want to talk about his miracles. Wir möchten über seine Wunder sprechen. The world is talking about drama, drama, drama. Und die Welt spricht von Drama, Drama, Drama. But you and I have the light of the world. Aber du und ich, wir haben das Licht der Welt. We have the good news of the gospel. Wir haben die gute Nachricht des Evangeliums. Tonight I want to offer you an opportunity. Und heute möchte ich euch eine Gelegenheit bieten. If you don't have a relationship with God, wenn du noch keine Beziehung hast zu Gott, oh, how he loves you. Oh, wie sehr er dich liebt. He wants to be in relationship with you. Er möchte mit dir in Beziehung stehen. The Bible tells us that sin separates us from God. Und die Bibel sagt, dass Sünde uns von Gott trennt. And everybody has sinned. Und jeder hat gesündigt. And therefore nobody can come close to God. So niemand kann sich Gott nähern. But because he sent his son Jesus. Aber weil er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Jesus took on the sin of the whole world. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. And now anyone who believes in him. Und jeder, der an ihn glaubt, will be saved. Wird errettet werden. If we will put our trust in the fact that he is better than we feel like we deserve. Und wenn wir unser Vertrauen in die Tatsache stellen, dass er besser ist und es besser ist als das, was wir spüren, dass wir eigentlich verdienen. If we bring him our life, wenn wir ihm unser Leben bringen, we bring him our sin, wir bringen ihm unsere Sünde, he gives us his life, dann gibt er uns sein Leben, his forgiveness, seine Vergebung. He makes us new, er macht uns neu. And he will never remember your sin again. Und er wird nie wieder da die Sünde sein. He make you a new creation. Weil er macht eine neue Schöpfung aus dir. It's called being born again. Das nennt sich wiedergeboren zu sein. This is what Jesus said we need to do to enter the kingdom. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, was wir brauchen, um in das Königreich hineinzukommen. It's not hard. Das ist nicht schwierig. But it takes humility. Sondern es benötigt Demut. To acknowledge that you need a savior. Anzuerkennen, dass du einen Retter brauchst. And when you do, und wenn du das machst, the Bible says he will come in and make his home in your heart. Die Bibel sagt, dann wird er kommen und in deinem Herzen wohnen. He'll never leave you, he'll never forsake you. Er wird dich auch nie verlassen, versäumen. You'll experience a joy and a peace that's beyond human understanding. Und du wirst eine Freude und einen Frieden erleben, der über das menschliche Verständnis hinausgeht. And you'll have a confidence to know that you will be with him in heaven when you die. Und du wirst dann auch diese Sicherheit haben, dass du weißt, dass wenn du stirbst, du bei ihm sein wirst im Himmel. If you haven't been following the Lord, wenn du dem Herrn nicht gefolgt bist bis jetzt, if you haven't been walking with him, wenn du nicht mit ihm gegangen bist, and tonight you want to get your life right with Christ. Und du heute Abend dein Leben in Ordnung bringen möchtest mit Christus. Just as we bow our heads now. Und wenn wir jetzt unseren Kopf beugen. If that's you, I'd love you to just raise your hand. Wenn es du bist, dann erheb einfach deine Hand. And I will see it and God will see it. Und ich werde es sehen und Gott wird es sehen. And it'll be your way of saying, I need Jesus. Und es ist deine Art zu sagen, ich brauche Jesus. I see your hand. Ich sehe deine Hand. Is there anybody else? Ist da sonst noch jemand? Ich sehe deine Hand. I see your hand. Ich sehe eure Hand. Anybody else? It says noch yes. Jemand, der ja sagt heute? I see your hand. Ich sehe deine Hand. Anybody else? It says yes. Noch jemand? I see you. I see ja, you. Ich sehe dich. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Now will you all just pray this with me? Und lass uns einfach zusammen beten. Father God, Vater Gott, I believe. Ich glaube. You forgive me. Dass du mir vergibst. Through the gift of your son. Durch das Geschenk deines Sohnes. Jesus. Jesus. Who died and rose again. Der gestorben ist und auferstanden. I receive your mercy. Ich empfange deine Barmherzigkeit. I receive your grace. Ich empfange deine Gnade. Come into my life. Komm in mein Leben hinein. Be my Lord and Savior. Sei mein Herr und mein Erretter. In Jesus' name I pray. Ich bete im Namen Jesus. Amen. Amen. Father, I pray for each one of these ones. Vater, und ich bete für jeden Einzelnen jetzt. And also those watching online. Und auch die online zuschauen. Holy Spirit, I thank you for your presence right now. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart jetzt. Regenerating and making them new. Mach sie neu, regeneriere sie. Thank you, Lord, that they need never fear that they don't have eternal life. Danke, Herr, dass sie nie wieder fürchten müssen, dass sie kein ewiges Leben haben. That they would trust in you all their life. Dass sie dir ihr ganzes Leben lang vertrauen. That they would follow you. Dass sie dir folgen. And know your presence with them. Und deine Gegenwart kennen, die bei ihnen bist. I thank you for your hand upon them. Danke, dass deine Hand auf ihnen liegt. I speak blessing over them. Und ich spreche Segen aus in the name ihnen. Of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen. I love him. Ich liebe ihn. Do you love him? Liebt ihr ihn? Yeah. Halleluja. Halleluja.